gefühlt, wie ich befahl. So wollte der Tropfen schlau mich betrügen. Für sich behalten das Heere geschmeid, das meine List ihn zu schmieden gelehrt. Kenn ich sich dumme Dieb. Yeah.